欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果。德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Hast du Lust, am Wochenende an den See zu fahren? Der Wetterbericht sagt strahlenden Sonnenschein voraus. Das klingt herrlich. Sollen wir dorthin wandern oder lieber das Fahrrad nehmen? Ich würde vorschlagen, wir nehmen die Fahrräder. Der Weg ist ziemlich flach.Und wir können die Umgebung besser genießen. Gute Idee. Ich muss aber vorher noch meine Reifen aufpumpen. Hast du eine Luftpumpe? Klar, kein Problem. Wir sollten auch an den Proviant denken. Ich packe ein paar belegte Brötchen und Äpfel ein. Super, ich bringe die Picknickdecke und Sonnencreme mit. Hoffentlich ist das Wasser nicht zu kalt zum Schwimmen. Selbst wenn, wir können uns einfach in die Sonne legen und uns entspannen.Sollen wir uns um 10 Uhr am Bahnhof treffen? Abgemacht. Ich freue mich schon riesig auf unseren Ausflug. 这段对话听起来很棒，我们来看看细节。首先 Lukas 提到了 Der Wetterbericht, 也就是天气预报。 对，他用了动词 Voraussagen, 意思是预测。这是一个可分动词，所以在对话中自首。 Voraus 被放到了句子的末尾。 Sarah 听了之后说这太 Herrlich 了，这个字用来形容事物非常美妙。 没错，后来 Lukas 提议骑脚踏车，这样可以欣赏 Die Umgebung 也就是周围的环境。 但 Sarah 需要先给轮胎 Aufpumpen 也就是打气，他还问 Lukas 有没有 Die Luftpumpe 打气筒。 准备出发时 ，Lukas 提醒要带 Der Proviant， 这是指旅途中准备的粮食。Sarah 则会带上 Die Picknickdecke 野餐垫，还有 Die Sonnencreme 防晒油。 接着 ，Lukas 说了一个很实用的句型 ，Selbst wenn， 这表示即使的意思，即便水温很低，他们还是可以躺在阳光下。 Sich entspannen. 放松一下。 最后 Sarah 说她非常期待这次郊游。她用了 Sich freuen auf. 这是一个动词固定搭配介系词的用法。记得介系词 Auf. 后面要接四格受格哦。 今天的德文学习就到这里，大家下次见。